Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ah, Tag, Miriam. Steven? Dich habe ich hier nicht erwartet. Um diese Zeit bist du doch sonst im Studio. Nun komm schon rein, Schwägerin. Ich wollte eigentlich nur mal... Ja, ich war hier gerade in der Gegend. Da dachte ich, schau mal rein, wie es Daphne geht. Sie ist einkaufen. Komm, ich mache uns einen Kaffee. Nein. Ich habe wirklich keine Zeit. Zeit für Daphne, aber nicht für mich? Sag ihr, dass ich hier war. Sag's ihr doch selbst, am Telefon. In einer halben Stunde fahre ich nach Norden. Meine Tante liegt im Krankenhaus. Es tut mir leid. Ob es dir nun passt oder nicht, ich bin mit deiner Schwester verheiratet. Vielleicht gewöhnst du dich endlich an diese Tatsache. Was soll denn das heißen? Sie ist nicht mehr deine kleine Schwester, die du in einem Glaskasten vor der Welt abschauen musst. Sie ist deine Frau. Sie ist meine Frau. Und sie ist glücklich. Ich muss zurück an die Arbeit. Und du bist ja auf dem Sprung nach... Nach Glasgow. Hier, Mr. Pratt. Zimmer 117. Sie liegt allein? Wir konnten Ihre Tante nicht mit jemandem zusammenlegen. Nicht in diesem Zustand. Sie müssen sich klar darüber sein, dass sie sehr krank ist. Ja, ich verstehe. Sie hat sie aufgezogen, nicht wahr? Meine Mutter starb gleich nach meiner Geburt. Ja, sie ist mächtig stolz auf Sie. Aber ich glaube, etwas bedrückt sie. Naja, ich hätte viel früher kommen sollen. Das ist es nicht. Auch nicht die Angst vor dem Sterben. Nein, etwas anderes. Ich weiß nur nicht, was. Naja, vielleicht sagt sie es mir. Seien Sie behutsam mit ihr. Und falls etwas ist, Sie finden mich in meinem Büro. Danke, Schwester. Guten Tag, Tante Evelyn. Ich bin's, Steven. Steven. Mein Junge. Es tut mir so leid, Tante. Ich hätte längst kommen sollen, ich weiß, aber... Schön, dich wiederzusehen. Gib mir deine Hand. Sie haben mich erst heute früh angerufen. Ich wusste nicht, dass du so krank bist. Ich werde sterben, weißt du. Aber mach dir keine Sorgen, mein Liebling. Bitte nicht sprechen, nicht so. Komm, ich halte deine Hand und du bleibst ganz ruhig. Nein, ich muss dir etwas sagen. Später. Nein, jetzt. Ich hätte es dir schon längst sagen müssen. Bitte denk deswegen nicht schlecht von mir. Mein Kind, komm ganz nah. Ja. Und kannst du mich verstehen? Noch eine Tasse Tee, Schwesterchen? Ja, warum nicht? Ich muss mich stärken. Für meinen Dienst im Wettbüro. Danke. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. All diese schmutzigen Männer in fettigen Regenmänteln, die ihre Füße aufwärmen und dabei die Rennergebnisse studieren. Ja, das ist eben mein Job. Das hättest du doch wirklich nicht nötig. Warum lebst du nicht bei uns? Ach, meine kleine Wohnung und meine Unabhängigkeit sind mir lieber. Du, Steven, hält unheimlich große Stücke von dir. Ja, danke. Übrigens, mit seiner Tante sieht's gar nicht gut aus. Er ist ganz niedergeschlagen. Ich wünschte, er wäre hier. Er fehlt mir so sehr. Ich kann mich nicht entsinnen, Ähnliches von dir über Charles gehört zu haben. Naja, du hast ihn mit 18 geheiratet. Hätte ja dein Vater sein können. Ich habe Charles geliebt. Aber eben anders. Ja, der hatte Talent fürs Geld verdienen. Steven mehr fürs Ausgeben. Das ist nicht wahr. Wenn dir das besser gefällt, das Talent ist dir abzuschmeicheln. Charles war ja auch so aufmerksam, dich als 30-jährige Witwe mit viel Vermögen zurückzulassen. Leider 33, bitte. Naja, jedenfalls alt genug, um mehr Verstand zu zeigen, als den erstbesten armen Kunststudenten zu heiraten. 10 Jahre jünger als du. Hast du je einen schöneren Mann gesehen als Steven? Ach, du lebst in einer Traumwelt, Daphne. Mit einer Villa in Spanien, einem Chalet in der Schweiz, einer Yacht vor Saint-Tropez und einem Traummann zu deinen Diensten. Ach, Muriel. Ah, in meiner Welt, meine Liebe. Zwischen Wettschaltern und Rennergebnissen. Da gibt es Traummänner nur in Illustrierten. Oh, Steve, Liebling. Sie ist tot. Es tut mir so leid. Nächste Woche muss ich wieder hin. Zur Beisetzung. Soll ich mitkommen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es besser, ich erledige das allein. Weißt du, das Wetter im Norden ist jetzt scheußlich. Ich möchte nicht, dass du krank wirst. Du bist so rücksichtsvoll. Steve, lass uns nach der Beerdigung gleich fortfahren nach Spanien. Ich dachte erst in einem Monat. Ich weiß, aber nach all dem wär's doch schöner jetzt schon. Nur wir zwei. Übrigens, in Spanien, Liebling. Ich sitze da an einer Arbeit im Studio. Die möchte ich gern erst fertig machen. Ein Gemälde? Bitte nicht fragen. Gut. Wenn du nicht darüber reden willst, ich werde uns erstmal einen Tee machen. Oh ja, schön. Hallo, Sarah. Steve. Ja, ich weiß, ich musste verreisen. Meine Tante ist gestorben. Nein, ich kann dich heute nicht treffen. Unmöglich. Nein, das heißt nicht, dass ich dich abschieben will. Nein, da geht es auch nicht. Ich muss noch mal zurück. Ja, Daphne will, dass wir sofort nach Spanien fahren. Du, ich muss aufhören. Wir müssen unsere Pläne ändern. Wir werden es früher machen müssen. Möriel war wieder hier. Ach. Sie ist partout nicht davon abzubringen, dass du mich nur wegen meines Geldes geheiratet hast. Natürlich, und wegen deiner Lippen, wegen deiner Augen, wegen deiner... Der Tod von Tante Evelyn hat dich sehr mitgenommen, nicht wahr, Liebling? Hm. Sie hat etwas gesagt, bevor sie starb, etwas ganz Merkwürdiges. Es ergab überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht war sie schon verwirrt. Du darfst die Schuld nicht bei dir suchen. Ich habe eine Idee. Du nimmst deine Arbeit einfach mit nach Spanien. Ich werde alles vorbereiten, während du bei der Beerdigung bist. Sollen all diese Schallplatten hier mit? Steven liebt sie. Bringst du sie schon mal raus? Na, wenn es unbedingt sein muss. Dank dir. Hallo? Bist du Steven? Nein, kein Steven. Aber es ist richtig, mit ihm wollte ich wohl snacken. Bedauere, er ist nicht da. Wetten, dass du Daphne bist? Und wer sind Sie? Meine Freunde nennen mich Alex. Bei der Polizei stehe ich unter M. McFarlane. Sind Sie ein Bekannter von Steven? Mehr als das. Viel mehr, meine Süße. Ich habe allerlei Flüstern hören. Was für eine Seite deren du bist. Mit bannig viel Zaster. Hat er sauber hingekriegt, unser Stevie. Er ist auf einer Beerdigung. Er wird nicht vor morgen zurück sein. Oh, ein Trauerfall. Tut mir leid. Wo er doch bisher so viel Glück hatte. Mit einem silbernen Löffel geboren, wie der Volksmund so treffend sagt. Vielleicht rufen Sie später wieder an. Naja, ich könnte ja auch mal auf den Sprung vorbeikommen. Ich und du. Wir sollten uns kennenlernen. Nein, auf keinen Fall. Ich hab Besuch. Mach doch was gar nix. In so einem Riesenhaus. Und ich werde ihm sagen, dass Sie angerufen haben. Fein. Tu das. Obwohl, verdammt unfair das alles. Ein Geburtsunfall, könnte man sagen. Er, ein Leben im Überfluss mit einem Luxusweibchen. Und ich, so verschieden sind wir gar nicht. Tja, das wär's dann wohl. Da kümmern sich die Gnädige am besten wieder um die werten Gäste. Was ist denn? Ist was? Dieser Mann, das war so eigenartig. Ja und? Was wollte er denn? Steven sprechen, aber seine Stimme... Ein Freund von ihm? Alex. McFarlane. Steven hat den Namen nie erwähnt. Ach, das zeigt, wie wenig du über deinen Mann weißt. Nicht, Muriel, bitte jetzt nicht. Als Kunststudent muss er mit einer Menge ausgefallener Typen verkehrt haben. Wenn einer von denen von seiner Heirat mit dir gehört hat, denkt er doch gleich, da gibt's was zu pumpen. Muriel, schlaf bitte heute Nacht hier. Du hast doch eine Alarmanlage, ein Telefon am Bett. Da bist du vollkommen sicher. Ich muss nach Hause die Katze versorgen. Sieh das doch bitte ein. War das alles, was er gesagt hat? Er hat ja eigentlich gar nichts mitgeteilt, nur rumgeredet. Alex McFarlane. Nie gehört. Ach, ich bin so glücklich, dass du wieder bei mir bist. Wie war die Beerdigung? Naja, traurig. Nicht viele Leute. Daphne, es tut mir leid, dass ich dich allein lassen musste. Ich verspreche dir, in Zukunft gehe ich nicht weiter als bis zum Studio. Du verbringst dort neuerdings schrecklich viel Zeit. Ich sehe dich kaum noch. Ja, so ist das eben, wenn man mit einem Künstler verheiratet ist. Irgendwas Wichtiges von der Post? Reklame und dieses Päckchen. Ja. Ich denke, eine Tonbandkassette. Hast du sowas erwartet? Nein. Gib mal her. Na ja, du hast recht. Ein Tonband. Ja, was kann das sein? Keine Ahnung. Lass uns mal hören. So. Hallo, da ist ja gar nichts drauf. Stevie, grüß dich. Und auch dich, Daphne. Mein Gott, das ist Stevie. Geht's euch beiden gut? Na, der Mann am Telefon. Hoffe jedenfalls. Bist du sicher? Ich mag meine Leutchen gesund und froh. Ja, ganz bestimmt. So muss das Leben sein. Wenigstens deins, Stevie. Um meines macht dir man keine Sorgen, Sonny Boy. Das ist ja manchmal denke ich, wir sind wie die beiden Hälften des Mondes. Deine Seite hell und strahlend, für jedermann sichtbar. Während meine besser im Dunkel gedeiht, nicht? Wegen gewisser Dinge, du weißt ja. Hab eine ähnliche Story im Film gesehen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja, eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, nie gehört. Manchmal gewinnt das Gute. Und ich will auch nichts mehr davon hören. Manchmal das Böse. Wir müssen wissen, kein Wunder, wenn man einen Menschen in zwei Teile schneidet. Wir müssen herausfinden, im einen alles übel, im anderen alles Positive. Ist nicht so lächerlich, wie sich's anhört, wenn man drüber nachdenkt. Also ich stell das aus. Nein, lass uns weiterhören. Man hört nur Gutes von dir, Stevie. Höflich, lieb, ehrlich, sauber. Nun denk mal scharf nach. Wenn du alle Tugenden bekommen hast, bei wem bleibt dein Anteil von Fehlern hängen, ne? Ich habe bestimmt mehr kassiert, als mein Anteil fairerweise betragen dürfte. Frag mal die Bullen in Glasgow. Die werden dir Bescheid stoßen. Wer ist denn das? Scheint, als ob du mir was schuldig bist, Stevie. Kleine Entschädigung. Oder Schmerzensgeld, wenn du willst. Unerhört. Um deine Gewissensbisse und die deiner süßen Lüttenpuppe zu erleichtern. Tja, süße Dern. Und ihr bezauberndes kleines Muttermal an einem bezaubernden, diskreten Plätzchen. Oh, ja, ich weiß alles. Sehr widerlich. Stevie. Und wir bleiben in Verbindung. Pass auf dich auf, Junge. Und vor allen Dingen auf sie. Dass hier nichts Unangenehmes passiert, ne? Wäre ja jammerschade. Was bedeutet das? Erpressung, was sonst? Wir müssen die Polizei anrufen. Charles hatte einen Freund, Inspektor Bunting. Der wird wissen, was wir tun müssen. Nein, nein. Du hast den Kerl gehört. Ein Gangster. Der wird dich mit dem Messer zurichten, bevor du überhaupt weißt, wie er aussieht. Davor kann dich die Polizei nicht schützen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Du wolltest doch nach Spanien. Also, ich werde morgen früh einen Platz auf dem Fährschiff buchen. Wir nehmen den Range Rover und hauen ab. Inspektor? Hey, Sir. Wie bitte? Alles in Ordnung, Sir? Eine Augenübung, Sergeant Fritz. Ja, gewiss. Ich dachte... Dass ich gedöst habe, ja. Auch wenn ich meine erste Herzattacke hinter mir habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dauernd im Zimmer rumlaufen muss, um zu beweisen, dass ich keine zweite bekomme. Natürlich nicht, Inspektor Bunting. Was gibt's denn Neues? Eine Miss Tomlin möchte Sie sprechen. Ach, Muriel. Ja, habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ihre Schwester Daphne war mit meinem Freund Charles verheiratet. Sie hat schon am Telefon etwas angedeutet. Sie denkt, ihre Schwester werde bedroht. Müsst ihr ihr so Anrufe, Tonbänder in der Richtung. Ja. Schicken Sie sie mal rein. Ja. Ah, Miss Muriel, sehr erfreut. Robert, wie geht es Ihnen? Danke, danke, gut. Und Ihnen? Na ja, danke. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Ja, es geht um meine Schwester Daphne. Ah, ja, ja, ich weiß, Ihre Schwester Daphne ist ja wieder verheiratet. Ja. Naja, war ja auch wohl das Beste für Sie. Ja, aber genau genommen geht es eigentlich nicht um Sie, sondern um Ihren zweiten Mann. Deswegen bin ich hier. Also nicht offiziell natürlich. Ich brauche Ihren Rat. Na, was kann ich für Sie tun? Ja, vor ein paar Tagen war Steven, Ihr Mann, zweimal im Norden. Und während seiner Abwesenheit bekam Daphne einen Anruf. Und ein paar Tage später ein erpresserisches Tonband. Hat Daphne die Stimme erkannt? Nein, auch nicht den Namen. Ach, ist wieder ein Name? Ja, der Name war Alex McFarlane. Er sprach nördlichen Akzent. Was sagt Ihr Schwager dazu? Ja, das ist es. Angeblich hat er die Stimme auch nicht erkannt. Aber er besteht plötzlich darauf, dass sie sofort nach Spanien fahren. Daphne hat nämlich eine Villa in Malaga. Und Daphne will das auch? Ach, die ist absolut in ihn vernarrt. Sie glaubt, Steven habe Angst vor dem Fremden. Hören Sie, Inspektor, Steven war vor der Heirat ein kleiner, unbedeutender Kunststudent, der sich gerade so über Wasser halten konnte. Eine reiche Frau wie Daphne, die kam ihm gerade recht. Sie hat ihm sogar ein eigenes Studio eingerichtet. Warum auch nicht? In einem alten Lagerhaus am Fluss, damit er ungestört ist. Er behauptet, dort sei das Licht besser. Obwohl, was er malt, das könnte auch im Dunkeln malen. Sie wollen also andeuten, dass dieser junge Mann ihre Schwester nur des Geldes wegen geheiratet hat? Ja. Und ich fürchte, dass er vorhat, sie umzubringen. Sagte, Moment mal. Eine reiche Frau, einige Jahre älter. 10 Jahre. Mag ein Motiv sein. Sie übersehen bloß eins, liebe Muriel. Vielleicht hat er gar kein Verlangen danach. Robert, das Tonband ist nur ein Trick, um sie schnell nach Spanien zu kriegen. Und wenn ihr dort etwas zustößt? Ein Unfall? Vorige Woche kam ich zufälligerweise an seinem Studio vorbei. Da lief mir das zweite Motiv über den Weg. Ein hübsches, blondes Mädchen in seinem Alter. Interessant. Sehr interessant. Vielleicht nehmen Sie meine Sorge ernst, Inspektor Bunting, und tun Sie nicht als Eifersucht oder verschrobene Fantasie ab. Ich habe nämlich Angst um meine Schwester. Was Sie mir da alles erzählt haben, dafür kann es auch ganz harmlose Erklärungen geben. So? Und wie finden Sie das? McFarlane, von dem ich behaupte, dass er gar nicht existiert, sprach von einem kleinen Muttermal. Daphne hat so eins tatsächlich. Ich habe sie früher als Baby oft gebadet. Ich weiß, wo es ist. Ich versichere Ihnen, nur Ihr Ehemann kann so etwas wissen. Ein Mann muss nicht mit einer Frau verheiratet sein, um intime Geheimnisse ihres Körpers zu kennen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe es dir doch so oft gesagt, Sarah. Ich weiß, aber Steve, lieber, ich brauche mehr Geld. Na gut, ich gebe dir einen Scheck. Du kannst es dir dann von der Bank holen. Warum versuchen wir es nicht heute Nacht? Ich will dich nicht drängen. Aber was hindert uns daran? Und wenn es schief geht? Nein, lieber warte ich, bis wir aus Spanien zurück sind. Warum musst du überhaupt so plötzlich weg? Ich dachte erst zu Daphnes Geburtstag, das sollte doch der Termin sein. Es ist etwas dazwischen gekommen. Und was? Ich weiß erst ein paar Einzelheiten. Als Details sind sie unglaublich zusammengesetzt, erschreckend. Du machst mich ja richtig neugierig. Weißt du, ich wurde von meiner Tante Evelyn aufgezogen. Ja. Ja, du erinnerst dich. Kurz bevor sie starb, hat sie mir etwas anvertraut. Etwas Unbegreifliches. Hast du Daphne davon erzählt? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Erzähl es mir. Tja, wenn du meinst. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Du, ich will nicht stören. Ich gehe zur Bank. Gut, bis später, Sarah. Mr. Stephen Court? Ja, guten Tag. Entschuldigung, lassen Sie mich durch. Oh, bitte, selbstverständlich. Ja, Bitte, treten Sie näher. Mein Name ist Robert Bunting. Ich bin ein Freund Ihrer Schwägerin Muriel. Sehr erfreut. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Keineswegs. Eine außerordentlich attraktive junge Dame. Ihr Modell? Sarah? Nein, nein. Sie ist selbst künstlerisch tätig. Darf ich Ihnen was anbieten? Ich meine, ich trinke keinen Alkohol, aber irgendwo muss noch ein Whisky sein. Nein, nein, danke, danke, danke. Ich kann mir denken, warum Muriel sie geschickt hat. Vielleicht, um meinen Geschäftswert zu taxieren? Ob überhaupt Aussichten bestehen, dass ich die Investitionen meiner Frau jemals auszahle? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich war in der Nähe und dachte, vielleicht gibt es was zu entdecken. Ein originelles Bild von einem aufstrebenden jungen Künstler. Da sind Sie ja leider falsch. Aber das Bild da, das ist doch sehr hübsch. Ja, eben, hübsch. Wie ein Stück Tapete hübsch ist. Kunstgewerbe, Mr. Bunting, sonst nichts. Womit bestätigt wäre, was Muriel Ihnen gesagt hat? Da sind Sie aber zu hart mit ihr und mit sich selbst, Mr. Cord. Wissen Sie, Daphne zahlt für alles hier. Miete, Farben, Leinwand. Wie eine Mäzenin der guten alten Zeit, um die Karriere eines bis jetzt unbekannten Genies zu finanzieren. Muriel weiß besser, dass da kein Genie ist. Und Sie jetzt auch möglicherweise, Mr. Bunting. Und? Sie sind doch noch so jung. Wollen Sie mir noch ein paar Arbeiten zeigen? Nein, aber ich will Ihnen etwas sagen. Etwas, was ich Daphne verdanke. Die Erkenntnis, dass die Gabe der Schöpfung, die künstlerische Einsicht, viele Formen annehmen kann. Nicht nur in Farbe und Leinwand. Künstlerische Ideen können auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden. Ich hab's bisher auf dem falschen Weg versucht. Ich finde das total verrückt, einfach so wegzulaufen. Wir laufen nicht weg. Wir machen eine schöne Reise. Weswegen hat Steven nur so eine Scheu, die Polizei einzubeziehen? Keine Ahnung. Aber jetzt ist die Zeit der Liebe und des Vertrauens, Schwester. Wie kann man bloß so blöd sein? Der verheimlicht dir doch irgendwas. Er wird's mir sagen, wenn wir in Malaga sind. Ich kann warten. Ja, hoffentlich nicht, bis es zu spät ist. Du, wenn ich kurz in meiner Wohnung mal reinschaue, bevor ich dich nach Hause bringe, macht dir das was aus? Nein, deine Katze füttern. Ja, ja. Wenn's schnell geht. Ich habe nämlich noch eine Menge zu packen. Ja. Ich mach ganz schnell. Ja. Ein wunderbares Atelier, Sergeant France. Darin würde ich gern zu meinem alten Hobby zurückkehren. Wissen Sie, bei diesem Stephen Court, da sehe ich nicht ganz klar. Meinen Sie, der kann aggressiv werden? Jein, Sergeant. Jein. Der will was beweisen, mit aller Energie. Und ich habe das Gefühl, er wird es beweisen. Auf seine Art. Hoffentlich nicht zusammen mit einem Komplizen. Sollte er seiner Frau etwas antun, muss er schon ein wasserdichtes Alibi haben. In Spanien? Nein, Franz, in der Situation könnte er einem Komplizen niemals vertrauen. Aber warum kann er diesen McFarlane erfunden haben? Nein, Sir. Der wenigstens ist echt. Hier, die Antwort auf meine Anfrage in Glasgow. Er ist dort polizeinotorisch. Bei Prozess gegen Gang die Schutzgebühren kassiert? Na bitte. Keine Verurteilung in der Hauptsache, weil Zeugenaussagen zurückgenommen? Und Drogenprostitution. Falls es um Einschüchterung gehen sollte, kein Wunder, dass Steven schleunigst nach Spanien verschwinden will. Lesen Sie mal den Nachsatz. Verheiratet eine kleine Tochter, an der er sehr hängt. Ja, gedeiht, Geburt, krank. Glasgow muss das offenbar für wichtig halten. Ja, Sergeant Franz? Moment. Für Sie, Inspektor. Wer ist denn da? Mrs. Daphne Court. Ja? Ja, ich verstehe. Aber offenbar nichts gestohlen. Wir kommen sofort. Sehen Sie sich das an. All seine Sachen zerstört, seine Kleidung, die Fotosammlung und die Gemälde aus dem Rahmen geschnitten oder zerfetzt. Sieht aus wie von einem Rollkommando, Sir. Und was ist das bitte schön, ein Rollkommando? Jemand bedroht ihren Schwager, Miss Muriel. Das soll einschüchtern. Wo ist er eigentlich? Wo er immer ist. In seinem Studio. Ach, bitte, dürfen wir noch mal das Band hören? Ja, Sie können ja mit dem Gerät umgehen. Stevie, grüß dich. Und auch dich, Daphne. Geht euch beiden gut? Ihr bezauberndes kleines Mutterpaar. Das weiß ich das nicht. Ihr bezaubernden, diskreten Plätzchen. Oh, ja, ich weiß alles über euch, Stevie. Und wir bleiben in Verbindung. Pass auf dich auf, Junge. Und vor allen Dingen auf sie, dass hier nichts Unangenehmes passiert. Ne? Wäre ja jammerschade. Hm. Wir bleiben in Verbindung. Genau, was er getan hat. Immer das gleiche Schema. Erst die Einschüchterung mit Worten. Danach schlagen sie alles kurz und klein. Und schließlich die Forderung. Wie hat er es genannt? Schmerzensgeld. Was ist denn hier los? Steve, Liebling. Polizei? Mr. Bunting? Tja, wenn ich mich nicht für Kunst interessiere. Ihre Frau hat uns hergerufen. Einbruch. Man hat allerlei kaputt gemacht. Ich verstehe nicht. Ach, du verstehst nicht? Würdest du uns gefälligst mitteilen, was hier los ist? Was immer du uns verheimlichst, du wirst meine Schwester nicht in Gefahr bringen. Das Tonband ist doch immerhin ein Hinweis. Auf einen gewissen McFarlane, den es nicht gibt. Es gibt ihn sehr wohl, Miss Muriel. Was wissen Sie von ihm? Vielleicht nicht so viel wie du, Steven. Steve, Liebling, sag es ihnen. Mir ist egal, was du getan hast. Ich werde immer zu dir halten. Ich habe nichts getan, Daphne. Bis jetzt richtete sich alles nur gegen ihr Eigentum, Mr. Cort. Das nächste Mal können Sie es selbst sein. Ich muss Ihnen dazu etwas sagen. Ihr wisst, wer mich großgezogen hat. Aber vor ihrem Tod hatte Tante Evelyn noch die Kraft, mir etwas mitzuteilen. Am Anfang konnte ich es nicht glauben, bis ich es nachprüfte. Ich wollte, ich hätte es nicht getan. In Wahrheit war Tante Evelyn meine Mutter. Deine Mutter, Steve? Ja, sie arbeitete damals als Sekretärin. Sie wurde schwanger von einem verheirateten Mann. Sie bekam Zwillinge, zwei Jungen. Sie gab sie zur Adoption frei. Sie kamen zu verschiedenen Familien. Später holte Tante Evelyn meine Mutter mich zurück. Und ihr Bruder ist... Auf der Beerdigung erhielt ich einen Brief von seiner Familie zugesteckt. Mit einem Zeitungsausschnitt von einem Prozess in Glasgow. Ein Mann stand unter der Anklage schwerer Körperverletzung. Aber vor Gericht fielen sämtliche Zeugen um. Wie unter dem Druck der Mafia stand da... Sein Name? Mein Gott, der Mann von dem Tonband ist dann also dein... Du kannst dir denken, wie mir zumute war, als ich zurückkehrte und das Band vorfand. Jetzt begreifst du auch, was er meinte mit einen Mann in zwei Teile schneiden und mit, dass er das Böse geerbt hat und ich alles Gute. Ich soll das gut machen, was ich ihm angeblich schulde. Darum geht es. Er greift mich an. Aber gegen ihn bin ich wehrlos. Er muss verrückt sein. Ein Psychopath. Und Sie wissen mehr über ihn? Wir bekamen ein ausführliches Telex von der Polizei in Glasgow. Ha. Klingt alles sehr märchenhaft. Fragen Sie Stephen klipp und klar, wo war er, als hier eingebrochen wurde, heute Nachmittag, zwischen 4 und 6 Uhr? Du brauchst nicht zu antworten, Steve. Ich sage dir, Daphne, er hat angerufen. Er hat das Band besprochen und geschickt. Er ist hier eingebrochen und niemand anders. Ich war im Studio. Kann das jemand bezeugen? Nun? Erzählst du es oder soll ich nachhelfen? Also, da war noch jemand. Ein Mädchen, nicht wahr? Ein sehr hübsches Mädchen, Daphne. Man trifft sich regelmäßig hinter deinem Rücken. Steve, ist das wahr? Ja, aber nicht, was Muriel denkt. Komm mit ins Studio. Ich will dir etwas zeigen. Ich darf vorschlagen, dass wir uns anschließen. Im Hinblick auf das, was wir von McFarlane wissen, möchte ich Sie, Daphne und Sie, Steven... vorläufig unter Polizeischutz stellen. Oh, kalt hier drin, aber es dauert nicht lange. Hoffentlich. Erinnerst du dich an unsere Hochzeitsreise, an die Skizzen, die ich von dir gemacht habe, Daphne? Damals auf der Yacht? Aber ja, natürlich. Ich habe lange daran gezweifelt, überhaupt noch eine Zukunft als Künstler zu haben. Vor einem halben Jahr sind mir die Skizzen wieder in die Hände gefallen. Und da kam mir eine Idee, etwas zu probieren, was ich vorher nie versucht hatte. Hier, das Ergebnis. Oh. Naja. Das ist ja fabelhaft. Schön, Sir. Wirklich schön, ein Meisterwerk. Ich habe nie vorher eine Skulptur versucht. Oh, Steve, das bin ja ich. Ganz recht. Die Tonform ist fertig. Der nächste Schritt wäre der Bronzeguss. Deswegen wollte ich nicht verreisen. Es sollte mein Geburtstagsgeschenk für dich sein. Mir kommen die Tränen. Sarah Darlington ist eine Kommilitonin. Sie organisiert den Guss. Eine knifflige Operation, wofür ich sie natürlich bezahlen muss. Wie wunderbar, Liebling, wie wunderbar. Aber ich will nicht das Risiko eingehen, dass dir dieser Verrückte etwas antut. Deswegen machen wir halt den Guss nach unserer Rückkehr. Gestatten Sie, es wäre nicht vernünftig, jetzt ins Ausland zu reisen. McFarlane scheint genau zu wissen, was Sie tun. Er könnte Ihnen folgen. Hier gibt es Mittel und Wege, Sie zu schützen. Da brauchten wir Fotos von Ihnen. Für unsere Leute und für Glasgow. Ja, aber die Fotosachen sind doch alle unbrauchbar geworden. Daran soll es nicht liegen. Ich habe hier Hochzeitsbilder. Stephen, wie er leibt und lebt. Hier, bitte, Inspektor, die Negativkopie. Machen Sie so viele Abzüge, wie Sie brauchen. Alles ein bisschen unglaublich, Sir. Trotzdem, vielleicht erzählt er die Wahrheit. Ah, ich weiß nicht, Franz. Ich fühle mich irgendwie wie eine Wollmütze über die Augen gezogen und an der Nase rumgeführt. Ach, dieses verdammte Muttermal. Tja, das Muttermal. Woher kann der frisch aufgetauchte, der gerade entdeckte Bruder davon wissen? Es sei denn... Also, Muriel ist überzeugt, die stecken beide unter einer Decke. Mhm. Stephen will, folgen wir mal dieser Hypothese, mit Hilfe seines offensichtlich psychopathischen Zwillingsbruders Daphne ermorden. Ich versuche mir vorzustellen, wie das in ihren grauen Zellen aussieht. Stephen arbeitet in seinem Studio bis tief in die Nacht. Daphne liegt zu Hause im Bett. Er kehrt zurück, geht rauf ins Schlafzimmer. Bloß es ist nicht Stephen. Daphne schöpft keinen Verdacht, bis... Sagen Sie mal, sind Sie da sicher? Bei eineigen Zwillingen? Da ist ein Unsicherheitsfaktor. Jetzt, wo wir Ihnen auf die Schliche kommen, da müssten Sie doch Ihre Pläne ändern. Hier, Sergeant Franz, Einsatzwagen 27. Gibt's was für uns? Bitte kommen. Ja, Wagen 27. Fahren Sie sofort Bahnhof Houston zum Zug aus Glasgow. Bitte kommen. Alles klar, Bahnhof Houston, Zug aus Glasgow. Ende. Wenn Sie nichts dagegen haben, Mr. Cott, Mrs. Cott, möchte Ihnen Inspektor Bunting jemanden vorstellen. Ja, bitte. Wir alle geben uns manchmal Vermutungen hin, die falsch sein können. Es wird Zeit, dass wir auf Nummer sicher gehen. Moment. Darf ich bitten, Mrs. McFarlane? Tja, das ist er. Ganz bestimmt. Das ist Alex. Was? Wie bitte? Sind Sie absolut sicher? Ich werde doch meinen eigenen Jungen erkennen. Ach so. Hat seinem Vater das Herz gebrochen mit seinen Schandtaten. Aber er bleibt ja mein Sohn. Ich habe diese Frau nie im Leben gesehen. Auch seine Stimme nur. Gehen Sie ruhig ran an Ihren Sohn, Mrs. McFarlane. Alex, willst du deine Mutter nicht begrüßen? Was soll dieses Schauspiel? Seit wann sprichst du denn so vornehm? Mein Gott, wie zwei Erbsen aus dem gleichen Topf. Wer sind Sie? Ich muss... Dieser Herr heißt Stephen Court. Er ist der Zwillingsbruder von Alex. Da muss ich mich aber hinsetzen. Und ich brauche einen Schnaps. Ja, sofort, ich bringe ihn gleich. Meine Güte, es ist ja schon 4 Uhr. Oh, ich muss zum Friseur. Stephen, widme du dich den Gästen. Ich nehme den Porsche. Ja, mach. Moment, Mrs. Court. Ja? Natürlich will ich nicht, dass Sie eine so wichtige Verabredung versäumen, aber bitte mit Polizeischutz. Sergeant Friends wird es sicher eine Freude sein, mit Ihnen zu fahren. Da steckt Musik drin. Danke, dass Sie so lange auf mich gewartet haben. Wenn ich sowas fahren darf, Mrs. Court, warte ich gern noch länger. Sie arbeiten noch nicht lange unter Inspektor Bunting. Ein halbes Jahr. Aber irgendwie ist er nicht mehr ganz der Alte, seit seiner Herzgeschichte. Naja. Er war ein Freund meines ersten Mannes. Ja, hat er mir erzählt. Pech gehabt. Wenn man diese Ampel mit Rot erwischt, hat man rote Welle die ganze Strecke. Kommt doch mal, der verdammte Laster! Um Gottes Willen! Sind Sie verletzt? Nein. Haben Sie den Fahrer gesehen? Nicht richtig. Er muss die Ampel verpasst haben. Das ist ja Fahrerflucht! Inspektor, erst dachte ich, es sei Stephen. Und dann fiel mir ein, dass er es sein muss. Er hat versucht, mich umzubringen. Aber eins weiß ich. Das habe ich genau gesehen. Er trug so eine Art Rallyjacke. Ja? Ja. Sind Sie absolut sicher? Und das wurde bestätigt. Von der Polizei in Amsterdam. Gut. Und Sie lassen Daphne beinahe tot fahren, Sergeant. Was war denn, Sir? Ich habe Ihnen gesagt, jemand zieht uns die Mütze über die Augen. Und die fahren doch nach dem Laster. Ach, hören Sie mir doch auf mit dem Laster. Vergessen Sie den. Hier. Ein Durchsuchungsbefehl. Sieh einer an. Bekannte Adresse. Bekannt? Ha, man hat uns total in die Irre geführt. Sobald Sie fertig sind, kommen Sie nach. Beeilen Sie sich, damit nicht nochmal was schief geht. Sie wollen sich wohl für Ihren Untergebenen entschuldigen. Wenn er aufgepasst hätte, anstatt den Rennfahrer zu spielen, hätte er den Laster kommen sehen müssen. Mrs. Scott, es tut mir leid. Es wird nicht noch einmal passieren. Wie können Sie sicher sein? Ich bin ganz sicher. Wir werden noch heute Nacht abreisen. Sie werden nicht abreisen. Sollen wir vielleicht warten, bis er es nochmal versucht? Wir wissen, wo McFarlane ist. Na und? Haben Sie ihn verhaftet? Das geht nicht. Er hat versucht, mich umzubringen. Wirklich? Er ist tot. Tot? Wo? Wann? Na, Gott sei Dank. Pardon, wahrscheinlich klingt das gefühllos, aber wenigstens ist Daphne sicher. Irrtum. Sie ist in ernster Gefahr. Es sei denn... Na, Andy, Franz, haben Sie was gefunden? Jawohl, Sir. Das hier. Das ist ja die Jacke. Als er den Laster gefahren hat. Ich denke, er ist tot. Langsam. Wo haben Sie es gefunden, Sergeant? Versteckt unter einigen Sachen im Studio von Mr. Cork. Was? Nein, das ist nicht möglich. Sie waren in meinem Studio? Nicht ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl. Ich habe das Jackett nie vorher gesehen. Ihr Zwillingsbruder Alex McFarlane wurde vor kurzem in Holland getötet. Er verbrannte bei einem Autounfall. Was soll das heißen? Das heißt, dass Ihre Schwester die ganze Zeit im Recht war. Der Mann, der den Telefonanruf gemacht hat, der das Tonband geschickt hat, der hier eingebrochen ist... Und der gestern in der Nähe des Frisiersalons ihren Wagen aufgelauert hat, um sie mit dem Laster an einer Ampel durch einen vorgetäuschten Unfall zu töten, war nicht Alex McFarlane. Es war Stephen Cord, ihr Ehemann. Hier ein Glas heiße Milch. Das hilft dir einschlafen wie damals, als du ein kleines Kind warst. Sie haben ihn zu Unrecht verhaftet. Er liebt mich, Muriel. Du hattest immer diesen Hang zu Illusionen. Schon als kleines Mädchen sahst du nur, was du sehen wolltest. Er hat dich nie geliebt. Von Anfang an war er nur auf das aus, was er holen konnte. Aber wir waren doch so glücklich. Du hast in einem romantischen Traum gelebt. Die Polizei kann ihm nichts beweisen. Stephen ist ein cleverer junger Mann. Vielleicht kann er sich herausreden. Aber für dich muss es eine Warnung sein. Er hat versucht, dich zu töten. Nein. Und nun musst du schlafen. Wenn du mich brauchst, ich bin unten. Du musst nur rufen. Muriel? Nein, nicht Muriel. Dein Schwager, wenn du so willst. Nicht schreien, bitte nicht. Es würde nichts helfen, süße Där. Oh, was für feines, seidenes Bettzeug. Ja, er schläft unter seidenen Decken, während ich... Bitte, nein. Bitte, ich möchte, dass bitte. Du das verstehst. Es ist nicht Neid auf die gute Hälfte von mir. Ich habe ein kleines Mädchen. Es ist sehr krank. Es wird sterben, wenn ich es nicht nach Amerika schicke. Tun Sie mir nichts, bitte. Lassen Sie mich Ihnen Geld geben. Bitte. Keiner hat mir jemals etwas freiwillig gegeben. Ich musste mir alles nehmen. Ich kann nicht riskieren, dass du mich anlügst. Nein. Meine Tochter hat keine Zeit mehr zu verlieren. Mein Partner hat sich das alles ausgedacht. Nein. Ich bin in seiner Hand. Es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Mr. Cord. Sergeant Francis, schreiben mal mit, so eine Art Vorprotokoll. Ja. Aber das sind alles leere Behauptungen, Inspektor. Sollen wir mit diesem originellen Satz schon anfangen, Sir? Natürlich. Sie haben drei Fehler gemacht, Gott. Erstens, Ihre Voraussetzungen stimmen nicht. Zugegeben, ein guter Plan, den eineigen Zwillingsbruder mit dem miserablen Leumund zu benutzen. Zunächst bei dem Anruf. Daphne hat die Stimme nicht als meine erkannt. Die kann man am Telefon leicht verstellen, genauso wie man Akzent sprechen kann. Vor allem, wenn man aufpasst, dass die Qualität der Aufnahme schlecht bleibt, mit einem Taschentuch über dem Mikrofon beispielsweise. Sie drehen alles zu meinen Ungunsten um. McFarlane war schon tot. Das wussten Sie nicht. Das war Fehler Nummer zwei. Doch wo wir beide, der Sergeant und ich, stutzig wurden, die dritte Ungereimtheit. Das Muttermal. Ein sehr dummer Fehler. Sehr dumm, aber fast typisch für den scheinbar so intelligenten Tätertyp. Verbinden Sie mich mit meiner Frau. Ich will einen Anwalt. Wir sind gerade bei einer Vernehmung. Wie bitte? Oh, einen Augenblick. Inspektor, da ist der Polizeipräsident. Sie möchte auch bitte sofort mal rüberkommen. Ja, ja. Mr. Kant? Ja? Ich breche die Vernehmung ab. Herr Polizeipräsident, der Inspektor ist auf dem Weg zu Ihnen. Setzen Sie sich beim Ding. Danke, Sir. Also, reden wir nicht lange herum. Ich sage es Ihnen ganz direkt. Ein Disziplinarverfahren werden wir nicht vermeiden können. Herr Präsident, was hätte ich anders machen sollen? Stephen Court muss einen Komplizen gehabt haben. Und wer soll das sein? Ich weiß es nicht, Herr Präsident. Ich habe mir hier Ihre Personalakte kommen lassen. Exzellent. Erste Klasse. Intelligenter Beamter, vorsichtig, aber mit Initiative und einer Nase für die Wahrheitsfindung. Naja, also die ist Ihnen in diesem Fall aber gehörig abhandengekommen. Was ist schiefgelaufen, Bob? Keine Ahnung, Sir. Sie müssen in den letzten 24 Stunden vor dem Mord nur in eine einzige Richtung gedacht haben. Mein Gott, wie können Sie den Polizeischutz für die Frau aufgeben, als Sie den Mann verhaftet haben und sie dadurch schutzlos zurücklassen? Ich war überzeugt, dass keine Gefahr mehr bestand, Sir. Naja, erklären Sie das dem Disziplinarausschuss. Also ich würde vorschlagen, dass Sie aufgrund Ihrer schlechten Gesundheit, naja, diese Herzgeschichten, meine ich, vorzeitig pensioniert werden. Dass man aber wegen ihrer bisher hervorragenden Leistungen von weiteren Maßnahmen absehen möge. So habe ich mir meinen Abschied auch nicht vorgestellt. Es tut mir leid, Bob. Bevor ich Sie nach Hause schicke, sorgen Sie noch dafür, dass Stephen Court auf freien Fuß gesetzt wird. Merk dir eins, du wartest draußen, bis ich dir ein Zeichen gebe. Verdammt! Da ist Erde auf dem Boden und etwas Gras. Das muss weg, los, rasch! Wenn er das gesehen hätte, hätte er womöglich Verdacht geschöpft. Ach, zum Teufel, lass den Whisky stehen. Los, raus! Muriel, du? Stephen! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Muriel, wie ist es passiert? Bitte sag es mir. Du weißt es nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so etwas tun konnte. Und Bunting denkt immer noch, dass ich darin verwickelt bin. Du? Wie lächerlich. Du bist doch unfähig dazu. Ich kriege heraus, Muriel, wer es getan hat. Wusstest du eigentlich, dass sie Charles, ihren ersten Mann, durch mich kennengelernt hat? Ach. Er war mein Freund. Ich hatte... Ja, wenn er mich geheiratet hätte, dann würde ich jetzt all seinen Reichtum geerbt haben. Ich hatte keine Ahnung. Nein, woher auch? Du denkst keinen Augenblick an mich. Keiner tut das. Du nicht, Bunting nicht. Bunting ist saublöd, er kann einfach nicht zuhören. Natürlich ist er blöd. Gott sei Dank. Dadurch habe ich ihn schön an der Nase herumführen können. Wie meinst du das? Tja, mein lieber Schwager, ihr alle habt mich unterschätzt. Offensichtlich. Ja. Nenn es meinetwegen Eitelkeit. Aber ich will, dass du die Wahrheit erfährst. Als du Daphne kennengelernt hast, habe ich gleich Nachforschungen über dich angestellt. Ja. Dass du einen Zwillingsbruder hast, wusste ich längst, bevor du es selber wusstest. Und was für ein Typ das ist. Ist? Du hörst richtig. Ist. Ein schlauer Bursche. Er begriff schnell die Möglichkeiten dieser Konstellation. Den Autounfall in Holland haben wir arrangiert. Und die Leiche? Irgendein Penner, den wir in Amsterdam aufgegabelt haben. Wir? Soll das heißen, dass... Natürlich. Dass McFarlane lebt? Ja. Natürlich waren seine Ideen etwas plump, provinziell. Eben Glasgow. Oh, Gottes Willen. Das musste schon ein bisschen raffinierter eingefädelt werden, verstehst du? Nämlich, zuerst galt es, den Eindruck zu erwecken, dass dein Bruder dir etwas antun wollte. Dann die Enthüllung, dass er schon tot war. Was die Schlussfolgerung nach sich ziehen musste, dass die ganze Zeit über du die treibende Kraft gewesen bist, bis der Vorfall mit dem Lastwagen unweigerlich zu deiner Verhaftung führen musste. Ja, ja. Tja, und das war der Punkt, auf den es von Anfang an ankam. Ja. Ja, ja. Hätten wir meine Schwester nämlich einfach umgebracht und den Verdacht auf dich gelenkt, wärest du im Gefängnis gelandet und wir hätten uns niemals das Vermögen holen können. Was? Nein, nein. Daphne musste sterben, wenn du das todsichere Alibi hattest. In einer Zelle des Polizeigefängnisses, ich verstehe. Ja. Nun hatte man keinen Grund mehr, dich zu beschuldigen. Und du warst frei und konntest erben. Und was hast du davon? Allerhand. Du wirst nämlich keine Gelegenheit mehr haben, dein Erbe zu verplempern. Was soll das heißen? Du meinst, er wird dann, mein Bruder Alex wird natürlich an meiner Stelle... Jeder weiß, dass du morgen nach Spanien fährst und nie wieder nach England zurückkehrst. Oh. Oh ja, ein Einsiedler, der über seine tote Liebe in seiner Villa in Spanien trauert. Tatsächlich aber, lieber Schwager, wirst du nicht nach Spanien reisen. Sondern hier bleiben. Im Garten. Genauer gesagt, hinten am Cricketplatz. Nein. Unter dem Rasen. Du musst wahnsinnig sein, damit kommt ihr doch niemals durch. Du willst es nicht glauben, Stevie, Junge. Überrascht? Zwei Erbsen im gleichen Pott, wie? Bist du mit dem Grab fertig? Oh ja, tief genug. Für zwei, falls es sein muss. Ich bin immer noch dein Bruder, Alex. Das bestreite ich nicht. Aber es hilft nichts. Du musst sterben, Stevie. Ich habe meine Gründe. Sehr persönliche Gründe. Ihr hättet sie nicht umzubringen brauchen, denn so? Mein ganzes Leben lang musste ich die zweite Geige spielen. Und warum? Weil sie begabt, intelligent, tugendhaft war? Oh nein. Ja, das kann man wohl sagen. Sie war ein niedliches kleines Spielzeug. Dumm, aber so ungeheuer dekorativ. Ich liebte Charles. Sie hat ihn mir weggenommen. Ich habe ein Recht auf sein Vermögen. Es gibt kein Vermögen. Was? So, Schwager? Du blöffst doch nur. Charles war ein cleverer Geschäftsmann. Er hat alles perfekt geordnet. Das Haus, die Villa, die Yacht. Daphne gehörte nichts. Das lief alles unter seiner Firma. Charles wusste, dass sie wieder heiraten würde. Er wollte sicher gehen, dass es nicht des Geldes wegen geschah. Wie verstehe ich das, Muriel? Das Vermögen ist nicht auf mich übergegangen. Ich habe ein paar Aktien der Firma, genug, um davon leben zu können. Ich darf weiter in diesem Haus wohnen, aber ich kann es nicht einmal verkaufen. Selbst die Erträge aus den Wertpapieren werden erst in Monaten fällig. Bis dahin... Kein Pfennig. Ich kann nicht länger warten, Muriel. Ich brauche es jetzt. Ihr habt sie getötet. Umsonst. Glaubt nicht, dass ihr mir das Gleiche antun könnt. Oh nein. Ihr werdet jetzt dafür bezahlen. Aus dem Weg, Muriel. Siehst du nicht, was er in der Hand hat? Wir werden bezahlen. Du bezahlst. Alex, sei vorsichtig. Pass auf. Ach, Sie tragen neuerdings einen Bart. Ich dachte, Sie wollten mir endlich berichten, wer meine Frau getötet hat. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, ja. Also immer schön langsam, ne? Sie können meinen ehemaligen Kollegen helfen, Stephen. Ihre Schwägerin Muriel ist seit 3 Wochen verschwunden. Die Wohnung ist leer. Die Katze verhungert. Ja, seit der Nacht meiner Freilassung habe ich sie nicht mehr gesehen. Darf ich Ihnen was anbieten? Wenn Sie mir Gesellschaft leisten. Ja, mit Vergnügen. So. Früher haben Sie nicht getrunken. Früher war vieles anders, als meine Frau noch lebte. Bitteschön. Danke. Ich bin in ärztlicher Behandlung. So, und da hat man Ihnen eine dunkle Brille verschrieben. Und dann und wann Lütten Whisky, um mich zu beruhigen. Lütten Whisky, verstehe. Oh, ich sehe, Sie haben die Büste in Bronze gegossen. Gut geworden, nicht wahr? Meine einzige Erinnerung an Daphne. Besser als gut, besser. Sie dürfen stolz sein. Ja, ich habe lang über unser Gespräch von damals nachgedacht. Ach. Tja, neu anfangen, wenn man seine Unfähigkeit erkannt hat. Ja, Daphne musste sterben, weil ihre Vorstellung falsch war. Jetzt würde ich zum richtigen Ergebnis kommen. McFarlane ist nicht bei dem Unfall ums Leben gekommen. Man hat den Stadtstreicher in Holland identifiziert. Na gut, ist Alex eben noch am Leben? Ja, ja, ja, ja, vielleicht, vielleicht. Steven, wenn er Daphnes Mörder war und Sie sind unschuldig, wie hat er dann von der Mutter mal wissen können? Außer mir hat es Muriel gewusst. Tja, und die Spur ist verschwunden. Vielleicht mit ihm untergetaucht. Ich habe da so eine Idee. Wo wäre der sicherste Platz für Alex McFarlane, um unterzutauchen? Hier. Hier. Sagen Sie mal, wovon reden Sie eigentlich? Von Ihnen, Mr. Cord. Falls Sie Stephen Cord sind. Aber wie kann ich sicher sein, wer Sie sind? Sie wissen verdammt gut, wer ich bin. Die Sache mit den eineigen Zwillingen. Äußerlich so gleich wie zwei Erbsen im Topf. Aber eben nur äußerlich. Sagen wir es anders. Einer konnte singen, der andere nicht. Einer hatte die Veranlagung zu Heuschnupfen, der andere nicht. Einer schwindelfrei und der andere? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Existiert die künstlerische Begabung bei beiden oder nur bei einem? Was soll das alles? Sie können mir einen großen Gefallen tun, Mr. Gord. Ja, bitte. Machen Sie mir doch mal eine Zeichnung von dem wunderschönen Bronzekopf Ihrer toten Frau. Sie wollen, dass ich... Ja, ich will. Hier ist ein Bleistift, Mr. Cord. Nur eine lütte Skizze. Mr. Alex McFarlane. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.